1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer wie immer kostenfrei für euch 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist David. David ist 23. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's denn? Weswegen hast du angerufen? Ich habe ein sehr seltsames Problem. Und zwar habe ich Angst vor weiblichen Geschlechtsteilen. Und zwar im Grunde nur die Vagina. Angst? Angst, ja. Was heißt das? Angst heißt, ich bekomme Herzrasen, wenn ich eine Vagina sehe, zum Beispiel auf Fotos. Ich fange an zu schwitzen, solche Sachen. Fotos kann ich natürlich wegklicken und muss ich mir nicht anschauen. Mhm. Wenn ich aber eine echte Vagina sehe, dann wird das viel schlimmer. Ich fange an zu zittern, ich komme gar nicht mehr klar. Bist du heterosexuell? Ja, das bin ich. Ja. Hattest du eine Freundin schon? Ich hatte eine Freundin vor 2 Jahren. Die Beziehung dauerte auch ungefähr 2 Jahre. Ja. Ich hatte auch Lust auf sie, ich fand sie sehr attraktiv. Aber wir konnten nie miteinander schlafen wegen diesem Problem. Ja, das heißt, da war ja dann Sex gleich null. Da gab es kein wirkliches Schlafen miteinander und auch kein Petting, gar nichts. Wir haben es versucht. Also wir haben einiges versucht, aber es war eben sobald die Hose runter war, klappte es eben nicht mehr. Das war ja sicher für das Mädel auch schwierig und schlimm. Hallo? Hallo? Jetzt ist die Leitung weg und noch jemand ist weg als nächster. Ich hoffe, dass wir kein Computerproblem haben. Ich sehe schon, meine Kollegen bemühen sich ja gerade, den nächsten an die Strippe zu bekommen. Das wäre dann Michael. Hoffe, dass er da ist. Michael 45. Hallo? Ja, hallo Domian, hier ist der Michael aus Moers. Sehr gut, du hörst mich. Ich höre dich, ja. Ich hoffe, du bleibst uns auch erhalten jetzt. Ich höre dich und ich sehe dich. Sehr gut. Am besten nicht hingucken, weil das zeitversetzt läuft und das irritiert dann beim Sprechen. Ja, das macht mir nichts. Michael, weswegen rufst du an? Ja, ich leide unter einer Fibromatose. Das ist eine schwere Erkrankung? Ja, richtig. Und du erklärst sie uns bitte mal. Ja, das sind so Fibrome, das sind so kleine Hautgeschwulste, die vermehren sich am Körper. Ne, unter der Achsel, sag ich mal, und an der Leiste und am Hals. Und am Hals ist es bei mir richtig auswirkend. Das sind so 100 bis 150 Stück. Wie bitte? Ja. 100 bis 150 Stück am ganzen Körper? Am Hals jetzt nur. Nur am Hals. Ja, aber passen denn überhaupt so viele? Ach, da passt so viel drauf am Hals. Wie groß sind denn diese? Ja, die sind so 1 Zentimeter groß. Ne? Die sind kleine und große gibt es da. Sind die mit Eiter gefüllt? Nee, die sind eigentlich, die kann man eigentlich auch so drehen oder so, oder keine Ahnung, ne, da hat man auch kein Gefühl drin. Da kann man ruhig mit dem Finger dran rumknebeln. Das tut auch nicht weh. Da ist irgendwie so ein Blutstiel drin. Mhm. So hat die Ärzte mir das erklärt und ja, die tun auch nicht weh. Nur im Sommer ist es halt unangenehm, ne? Wenn man dann schwitzt und dann ist es ja warm und die Leute gucken dann alle da drauf und dann juckt das und ja. Ach so, das wollte ich gerade sagen. Also, es macht schon auch Beschwerden, es juckt. Richtig. Es tut nicht weh, aber es juckt. Es juckt, da wird man schon wahnsinnig, sag ich mal, ja. Werden die Dinger im Laufe der Zeit noch größer? Ja, die wachsen. Die wachsen und wachsen und wachsen und hören gar nicht mehr aufzuwachsen. Wie groß können die maximal werden? Das kann ich dir nicht genau sagen. Wie lange hast du die Erkrankung schon? Ich habe die jetzt bestimmt schon 5, 6 Jahre. Ich hatte mir die schon mal wegmachen lassen, damals vom Sportmediziner, aber da wurde es noch von der Krankenkasse bezahlt. Das kommt nämlich zum Punkt. Und jetzt wird es von der Krankenkasse nicht mehr bezahlt. Ach so. Warum zahlen die das nicht? Das ist, ja, weil das eine Schönheitskorrektur ist. So sehen die das. Richtig. Und die hatten ja gesagt gehabt, dass man halt, da ist kein bösartiges Geschwulz ist, ja, sondern gutartiges, Gott sei Dank, sage ich mal, ja. Na gut, aber es ist ja doch äußerst belastend, wenn du im Hals schon 120 von den Fisteln, wie man das nennen mag. Richtig. Wie viel hast du denn am Am gesamten Körper dann noch? Also ich weiß das nicht. Also unter der Arme ist es grauenvoll. Also ja, da die Haare da abrasieren oder so, das geht gar nicht. Im Genitalbereich auch? Ja, auch. Das richtig ausmaßend. Alles. Welche Stelle, fragen wir mal lieber so rum, welche Stelle am Körper ist noch nicht betroffen? Ja, Bauch, Rücken, ne? Ah ja. Beine und sowas und Füße ist nichts. Und Gesicht? Gesicht auch nicht, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, aber am Hals im Sommer ist es sehr unangenehm, ne? Mhm. Und wie gesagt, ich war heute beim Arzt gewesen, beim Dermatologen. Der hat gesagt, das wären dann 3 Sitzungen, die müsste ich da machen. Das wird auch betäubt, das kriegt man so eine Salbe drauf. Dann werden die entfernt, irgendwie abgeschnitten oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Das ist ja alles nicht so wild, sag ich mal. Ja, aber da kostet pro Sitzung, ne, sind das dann 75 Euro. Mhm. Und das ist ein Haufen Geld für einen Hartz-IV-Empfänger, sag natürlich, ich mal, ja. Natürlich, gar keine Frage. Kann man sich mal nicht mehr so eben aus der Rippe schneiden, ne? Und es wäre dann ja aber auch so, dass du dann vielleicht eine Weile Ruhe hast, aber die kommen dann wieder. Die können wiederkommen, weil die sind ja auch wiedergekommen. Sind es vielleicht ja. Die gleichen, sind vielleicht wieder neue, ne? Aber das ist halt schon 10 Jahre her, ne? Was ist das für eine merkwürdige Erkrankung? Wie entsteht diese Erkrankung? Das weiß ich nicht, ne? Die haben gesagt, wenn man übergewichtig ist, ich bin auch ein bisschen übergewichtig, ja. Mhm. Und daran kann es liegen. Es kann aber auch sein, dass das ja von der Familie abhängt irgendwie. Mhm. Und man kann mit Medikamenten von innen heraus kann man nichts machen? Nee, gar nichts. Ja. Also ich habe mich schon gewundert gehabt, es gibt ja so viel Zeug, ne, sag ich mal, für Warzen und sowas, ne? Mhm. Eine Tinktur oder sowas, aber dafür gibt es nichts. Die ja. fallen einfach nicht ab. Ja. So, jetzt hast du das schon einige Jahre, wie du gerade gesagt hast. Richtig. Das ist ein gesundheitliches Problem, aber auch hauptsächlich ein ästhetisches Problem. Richtig. Aber eben auch ein unangenehmes Gefühl, ne? Richtig. Wie das unter den Armen im Genitalbereich, ja. Die Dinger wachsen, wenn die noch viel größer werden, mag man sich das ja gar nicht vorstellen, wie das im Genitalbereich ist. Ja, im Analbereich auch übrigens? Nee, da ist es da nicht. Nee, aber ich sag mir mal, wenn man dann eine Freundin hat und sowas, wenn man gerade jemanden kennenlernt und man hat eine neue Freundin, da schämt man sich schon ein bisschen. Das ne? wollte ich genau gerade fragen. Bist du in einer Beziehung? Ich bin in einer Beziehung, ja. Und wie geht deine Freundin oder Frau ganz damit? Normal. Ja. Also die hat damit gar kein Problem. Auch die davor, die Beziehung, die ich hatte, die war auch langwierig und da war auch keine Probleme mit gewesen. Aber selbst wenn die Beziehung, wenn die Partnerin da signalisiert, dass sie keine Probleme damit hat, hat man selbst nicht irgendwie Hemmungen, sich dann so zu zeigen oder hat man nicht Hemmungen, dort also, gestreichelt zu werden? Nee, von meiner Partnerin eigentlich nicht so. Ne? Wir verstehen uns auch sehr gut und unsere Beziehung läuft auch sehr flüssig, sage ich mal, und haben auch selten Stress und so. Aber da haben wir überhaupt keine Probleme mit. Sie hat auch einen am Rücken, aber einen großen. Da habe ich auch schon zu ihr gesagt, dachte, der stört mich aber nicht, ich habe gesagt, lass ihn doch wegmachen, sage ich. Ja. Dann zahlst du, was weiß ich, 10 Euro für, ja, was soll's, sage ich. Aber auch sowas im Weg. Aber ihr stört es nicht, ne? Ist das ansteckend? Nein. Nein. Nein. Das nicht. Was machst du, du bist, ja, du Beruf, ich wollte gerade fragen, was machst du im Beruf, aber du bist Hartz-IV-Empfänger. Richtig. Wie ist das denn so, wenn du auf der Straße gehst, gucken Leute dich schon, gerade im Sommer, wenn man mit offenem Hemd geht oder mit T-Shirt? Richtig. Wie reagieren die Leute? Ja, die gucken dann, ne? Wenn man jetzt jemanden kennt oder man geht raus, man unterhält sich mit jemandem, ne? Man merkt schon automatisch den Blick, dass der da drauf geht, ne? Mhm. Und ich habe auch schon mal gehabt von so einem kleinen Kind, da war eine Frau gewesen in der Stadt, mit einem kleinen Kind, die hat gefragt, was hat der Onkel denn da am Hals? Sind das alles Warzen? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Da schämt man sich, ne? Ja, also ich bin eigentlich ein Mensch, der ziemlich locker ist, ne? Aber trotzdem, ne? Ich wundere mich wirklich, denn dieses kann ja in der Tat auf Dauer für einen Menschen auch seelisch sehr belastend sein. Richtig. Dass die Kassen, also für eine Kasse ist das so wenig Geld, was du gerade gesagt hast. Richtig. Die schwimmen noch im Geld. Ja, richtig. Ich traue den Brüdern überhaupt nicht über den Weg, wie die unser Geld einkassieren. Dann ist das schon eine Unverschämtheit, wenn man das hört, dass Leute dann damit alleine gelassen werden. Ja, da bleibst du da alleine stehen und kannst gucken, entweder Spaß wieder zusammen oder so Familie irgendwie. Ne, Hauptsache, die machen, auf Deutsch gesagt, ihr Geld damit. Es besteht nicht die Hoffnung, dass sich das von alleine wieder zurückentwickelt. Nein, überhaupt nicht. Also es gibt nur die Möglichkeit des Schneidens oder Lasern oder wie richtig, man das macht. Richtig, es kann möglich sein. Habe ich auch schon gehabt, dass mal einer größer geworden ist und irgendwann ist der, was weiß ich, abgefault, wird der schwarz, dann fällt der ab. Mhm. Man kann auch hingehen, ne? man soll das nicht machen. Ja, aber man kann hingehen, ne? Ich habe auch schon mal einen, der war so groß gewesen, der hat mich so gestört, den habe ich abgebunden, dann habe ich den einfach so gelassen und irgendwann ist der abgefallen. Man soll es aber nicht machen, weil da ziemlich viel blutet dann halt, ne? Wie groß war der ungefähr? Wie eine Kirsche? Ja, so. Ja. Wie eine Kirsche, wie ein Kirschkern, einen großen Kirschkern oder sowas. Das kann man schon vergleichen, ja. Du wirkst noch relativ locker. Ich bin locker, aber ich lebe schon lange damit. Ich merke das, ja. Aber ich habe mich in letzter Zeit damit sehr befasst, wenn man dann morgens im Spiegel geht und man geht sich waschen und sich rasieren und alles halt. Es stört. Ja, natürlich. Der Sommer kommt jetzt wieder ja, und alles. Und natürlich. Und alle Leute gucken da drauf. Ja, und man guckt wahrscheinlich auch jeden Morgen, ist noch irgendwo was gekommen, ist es größer geworden, wie hat es sich verändert und so weiter. Das kommt immer wieder neu hin. Das ist ja, ganz kleine Anfänge schon wieder da, wieder für die Neuen, ne? Mhm. Aber es ist nicht angenehm. Das ist eine richtige, da geht auch für Psyche drauf, ganz ehrlich. Hast du denn mal dich im Internet ein bisschen schlau gemacht, ob es nicht vielleicht irgendwelche alternativen Möglichkeiten gibt mit Salben oder mit irgendwelchen Rädern? Ich wollte morgen nochmal beim Arzt anrufen, beim anderen Arzt mal danach fragen. Die ist auch sehr bekannt hier, die Ärztin. Mhm. Und ob man dafür vielleicht irgendwie was machen kann. Ich habe ja auch gefragt gehabt, ob man das eventuell auf einer Ratenzahlung machen kann. Mhm. Machen sie auch nicht. Mhm. Mensch, Michael, dann wünsche ich dir wirklich von Herzen, dass du da doch irgendwie noch einen Weg findest. Ja. Und dass du diesen Sommer vielleicht ein bisschen entspannter verleben kannst. Mhm. Danke dir. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Darf ich noch jemanden grüßen, ganz schnell? Ungerne, Michael, dann fangen alle an zu grüßen und das langweilt das Publikum ungeheuer. Alles klar. Ja. Tolle Sendung machst du auf jeden Fall. Dankeschön, Michael. Ja, alles Gute dir. Lang. Danke dir. Tschüss. Ciao. Ah, David ist wieder da, von gerade. Hallo, David. Da bin ich wieder. Ja, du warst plötzlich. Lag es an dir oder lag es an uns? Ich gebe euch mal die Schuld, wenn ich das darf. Also du hast Angst vor Vaginas. Ganz genau. Auch Ekel? Ich würde nicht so weit gehen und das Ekel bezeichnen, aber Angst. Wie sieht es denn mit der sexuellen Attraktion einer Vagina aus? Die ist dann gleich null bei dir, oder? Genau, also die gibt es nicht. Was interessiert dich denn körperlich an einer Frau? Im Grunde alles andere. Mhm. Und Dinge, die man nicht so bezeichnen kann, der Gang, die Eleganz, all das, aber da unten gar nicht. Wenn du onanierst, dann was denkst du? Auf jeden Fall nicht daran. Mhm. Du bist 23, ne, habe ich gesagt, ja. Genau. Wie lange hast du das schon? Seit ich im Grunde in der Phase bin, in der ich Frauen attraktiv finde. Also seit Pubertät, kann man sagen. Genau, vielleicht war es vorher auch da, aber ich kam nicht in Berührung damit, würde ich mal sagen. Mhm. Es liegt natürlich die Frage nahe, oder man überlegt sich das, gab es, wenn, oder vielleicht hast du wahrscheinlich da auch schon oft drüber nachgedacht, gab es irgendwann, vielleicht in deiner Kindheit, in der frühen Kindheit, irgendein Erlebnis mit dem weiblichen Geschlechtsteil, das dich irritiert, verstört, abgestoßen, geängstigt hat? Wenn es sowas gegeben haben sollte, dann kann ich mich nicht dran erinnern. Mhm. Dann muss ich es verdrängt haben oder irgendwas in der Richtung. Also laienpsychologisch würde man das sich überlegen. Es muss ja irgendwo eine Ursache haben, das fällt ja nicht vom Himmel. Und wenn man Angst davor hat, Angst und Abscheu sind ja miteinander verwandt. Könnte es ja sein, dass irgendwann irgendwas Merkwürdiges dir widerfahren ist. Du hast vorhin gesagt, du warst ja schon in einer Beziehung und hast gesagt, es kam zu keinem Geschlechtsverkehr und immer wenn deine Freundin die Hose runtergezogen hat, dann war bei dir Schluss mit lustig. Ganz genau. Stelle ich mir aber sehr, sehr schwer vor, diese dann doch eine gewisse Sexualität dann zu leben. Wie habt ihr das gemacht? Ja, wir haben es versucht. Wir haben verbundene Augen, alles Mögliche, aber sobald es dazu kam, klappt es eben gar nicht. Das ist ja auch eine pfiffige Idee, sich die Augen zu verbinden. Aber das hilft nichts. Nee, es ist gar nicht. Man nimmt ja auch Geruch wahr oder allein die Wahrheit, die Idee, dass es eben da ist, war schon verstörend genug. Mhm. Versuch mir doch bitte nochmal, David, diese Angst noch näher zu beschreiben. Was das genau für dich bedeutet. Du siehst eine Vagina, egal von wem. Was ist das für eine Angst? Ich kann die Angst schwer beschreiben. Im Grunde kann ich Symptome beschreiben, die da sind. Es ist Zittern manchmal, also wenn sie vor mir steht. Herzrasen, Schwitzen, aber vor allem so ein Gefühl von Unbehaglichkeit, dass ich ganz schnell fliehen möchte. Ist ja fast schon ein Panikgefühl. Wenn du sagst, die schwitzen oder... Also ist nicht alles auf einmal da, aber würde ich länger im Raum sein mit der betreffenden Person, dann wüsste ich gar nicht, wohin das führen würde. Ist das egal, ob das eine rasierte Vagina ist oder eine nicht rasierte? Ist das egal? Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht so viele Beispiele hatte. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, es ist vollkommen unerheblich. Mhm. Hast du denn schon mal bei deiner Freundin damals den Versuch gemacht, eine Vagina anzufassen? Ja, aber das ging sehr nach hinten los. Was passierte dann in dir, als du das versucht hast zu tun? Ich kann das gar nicht wirklich beschreiben. Es war einfach ein furchtbares Gefühl. Also kein Ekel, es war nur abstoßend auf eine Art und Weise. Mhm. Mit wem hast du darüber schon gesprochen? Das ist doch nicht wahr. Es ist wieder weg. Was ist denn hier los? Dann liegt's doch an ihm. Jetzt frage ich mal meine Regie, haben wir denn, Stefan. Hier ist der Steffen, hallo. Ja, Steffen, entschuldige bitte. Ich bin ganz verwirrt aufgrund der Schwierigkeiten. Steffen, 42, grüße dich. Ja, hi. Steffen, um was geht's bei dir? Ich habe eigentlich zu dem Thema von gestern Abend oder gestern Nacht angerufen. Mhm. Zum Thema Glauben. Wo es den starken Glauben ging. Ja, Steffen, entschuldige bitte kurz, ich möchte noch kurz zu meinen Mitarbeitern was sagen, dass wir auf jeden Fall versuchen sollten, den David nochmal anzurufen. Und da das wirklich, glaube ich, ein sehr starkes, tiefen psychologisches Problem ist, dass sich mein Psychologe, der Peter, mit dem David dann weiter unterhält. Dann ist David schon mal gut versorgt. So, Steffen, du nimmst Bezug auf unsere Sendung von gestern, Thema Glauben. Ja. Mhm. Und du hast einen starken Glauben? Ja, denn ich glaube an den Herrn Jesus Christus, dass er in das Fleisch gekommen ist. Und dass er was? Dass er ins Fleisch gekommen ist? Ja, so sollen wir das Bekenntnis auch sagen vor Gott, weil es steht im 1. Johannes 4, Vers 2, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Mhm. Und das ist wichtig, dass man dadurch anerkennt, die Kreuzigung des Herrn Jesus Christus. Ja. Denn die Predigt des gekreuzigten Herrn Jesus ist wichtig, dass du erkennst, vor Gott sündig gewesen zu sein im Leben, mhm. weil du musst ja auch einen bestimmten Glaubensleben haben, auch in der Einstellung zu Gott in Jesus Christus, damit du auch verstehst, warum der Herr Jesus zu uns gekommen ist, die Taufe zu zeigen, auf der es ankommt. Und die Taufe hat er uns gezeigt am Jordan, dass er auch in das Wasser hineingestiegen ist ja. und wieder rauskam mit ganzem Körper. Verstehe. Die im Römerbrief Kapitel 6, 1 bis 4 beschrieben wird, dass wir, wenn wir in Christus Jesus die Taufe bekommen, ja. Steffen, dass wir begraben werden durch seinen Namen. Steffen, du entschuldigst, wenn ich ab und zu unterbreche, weil ich dich fragen muss, um dich besser zu verstehen. Ja, du, gerne. Gehörst du einer bestimmten Glaubensrichtung an? Ich gehöre nur dem Glauben an Herrn Jesus Christus an. Also ich habe keinerlei Organisation im Hintergrund. Also du bist kein Katholik, du bist kein Evangelikaler. Ja, du, so, ich bin ein privater junger Mann. Ein privater junger Mann. Ja, richtig. Und ja. Es klingt schon etwas anders, als man das normalerweise in den christlichen Kirchen hört, was du sagst. Es gibt aber viele Menschen, die so denken, weil das Problem ist, der Herr Jesus Christus hat mich aus der evangelischen Landeskirche rausgeholt. Mhm. Weil ihm das nicht gepasst hat, wie überhaupt grundsätzlich da die Gebaren da vorhanden sind. Ja. Wie hat er dich denn rausgeholt? Ja, wegen der Frage der Kirchensteuer. Also er hat mich auf die Kirchensteuer angesprochen, dass ihm das ein Dorn im Auge ist. Der Jesus Christus hat zu dir gesagt, die Kirchensteuer ist ihm ein Dorn im Auge. Ja, unter anderem. Unter anderem? Ein Punkt davon. Und wie hat er das zu dir gesagt? Ja, das kann man im Herzen feststellen, wenn jemand zu dir redet und ob es auch von Gott kommt. Und dann macht man sich ja auch seine Gedanken, der ja auch mit Jesus Christus oder mit Gott in Verbindung kommt, ja. Der hat ja auch eine lebendige Beziehung. So, jetzt. Liebe Gott hat ja auch gesagt. Lass mich noch. Du musst nicht predigen. Ich muss dich fragen, damit ich dich verstehe. Steffen, ja. sei nicht böse. Also Jesus Christus hat zu dir gesagt, geh aus der Kirche raus. Nein, das habe ich schon selbst gemacht. Okay, aber er hat gesagt, mit der Kirchensteuer, das passt mir nicht. Hat er gesagt? Ja, ist richtig. Okay, was hat er noch gesagt? Es ist unter anderem ein Fall davon, wo ich mir dann überlegt habe, okay, warum hat mir das der liebe Gott ins Herz gelegt, dass ich mich danach orientieren soll? Ja. Dann war es die Herzenseinstellung von den Menschen, dass das von Gott wegkommt. Okay, meine Frage, wir geben, aus fröhlichem Herzen geben. Ach so, okay. Was hat er noch zu dir gesagt? Und habe ich mich dafür entschlossen, auch aus der Landeskirche auszutreten. Mhm. Und nach dem Austritt hat mir dann auch der Heilige Geist dann mich ermuntert, ein Gebet zum Herrn Jesus Christus zu sprechen. Mensch. Und dann fiel mir ein, auch was ich dann beten sollte. Die kümmern sich ja alle um dich. Der Jesus spricht zu dir, der Heilige Geist spricht zu dir. Was hat der Heilige Geist zu dir gesagt? Ja, der Heilige Geist ist der Vermittler zwischen den Menschen, der an Jesus Christus... Hallo? Jetzt kriege ich aber ein zu viel hier. Ich glaube, wir haben... Der Geist führt einen jeden Menschen, der an Gott glauben will. Steffen, du warst gerade mal kurz weg. Was hat der Heilige Geist zu dir gesagt? Der Heilige Geist hat gerade mal unterbrochen hier, entschuldige. Ja, nee, kein Thema. Das kann ich jetzt im Einzelnen so nur jetzt wiedergeben, von dem, wie es sich entwickelt hat. Ich bin dann also wirklich ausgetreten, habe dann das Gebet gesprochen und der liebe Gott hat dann persönlich auch geantwortet, als ich gefragt hatte zum lieben Gott im Himmel, ich hätte gerne die Taufe, wie der Herr Jesus Christus auch getauft worden ist. Ja, okay. Dann hat mich der liebe Gott daraufhin angeleitet, die Menschen zu finden, die mich dann taufen können. Und wer hat dich getauft? Es hat mich ursprünglich eine Familie in Rheinland-Pfalz getauft, wo ich dann ein Auto über die Schweiz gefunden hatte. Dann hat mich aber wiederum der liebe Gott... Wie? Du gehst einfach zu einer Familie in die Schweiz und die... Nein, ein Auto in der Schweiz. Genau. Und diese Familie hat dich dann ganz einfach getauft. Und dann ist er hier nach Rheinland-Pfalz gekommen, weil er hier Freunde hat und ich bin ja in Ludwigshafen am Rhein. Mhm. Und es war nicht weit von mir. Und dann habe ich dann die Taufe bei denen gemacht und ich habe gedacht, ich wäre jetzt getauft, weil ich die Taufe mit ganzem Körper auch nach der Heiligen Schrift gemacht habe, wie es gelehrt worden ist. Wo ist das denn gemacht worden? In einer Badewanne, weil das Wasser egal ist. Weil der Äthiopier hat ja auch in der Apostelgeschichte gesagt, da ist Wasser hindert mich taufen zu lassen. Und dann hat die Heilige Schrift dadurch angezeigt, dass das Wasser egal ist. Ich muss dich fragen. Du darfst nicht immer so lange so in einem Zug sprechen, sonst können wir nicht reden miteinander. Ah, okay. War das Wasser warm? Ja. Ja. War Schaum im Wasser? Nein, normales Wasser. Und du warst ganz nackig? Nee, nicht ganz. Bin ich jetzt mal beruhigt. Nee, das ist schon so, dass man was anhat und dass man dann ins Wasser gehen kann und dann im Gebet normalerweise. Aber weil es nicht im Gebet getan worden ist, hat mich der liebe Gott erneut angesprochen, Steffen, du brauchst die Taufe auf Jesus Christus und werbe dafür, weil ich immer wieder an Kolosser 3,17 gekommen bin. Also du bist ja bibelfest, das heißt, es hat dich noch jemand anders dann getauft. Ja, richtig. Und wer war das? Ich habe gemerkt, dass irgendetwas nicht gestimmt hat mit der Taufe. Ja. Weil wenn man tauft oder wenn man irgendeine Tätigkeit macht, dann muss man etwas davor sagen. Wie zum Beispiel, wenn man ja auch jemanden heiratet, spricht ja auch der Standesbeamter zu den Menschen, willst du die Frau heiraten, willst du den Mann heiraten? Gut, wer hat dich dann erneut getauft? Und dann hat mich dann eine 86-jährige Schwester jetzt auch getauft in Jesus Christus, als ich ihr das sagte. Da fehlt etwas, da muss jemand was vor der Taufe gesagt haben, dass man sich an Jesus getauft hat. Und das hat die dann gemacht. So, jetzt machen wir mal einen Strich. Machen wir mal einen Strich drunter. Das heißt, ich merke ja schon, dass du ein ganz engagierter Typ bist. Ja, das bin ich auch. Dass du ganz besessen bist von... Nein, nicht besessen. Nein, das ist... Häufig an den Herrn Jesus Christus. Und ich habe bald demnächst eventuell auch wieder eine Taufe in Hessen. Wie, du wirst zum dritten Mal getauft? Nein, ich habe schon getauft. Ach jetzt, nachdem du... Ich bin schon längst aktiv im Taufen drin. Ich verstehe. Du bist zweimal selbst getauft worden jetzt hat es auch dann funktioniert und jetzt gehst du selbst... Ich bin jetzt auch im Herrn Jesus Christus getauft worden, dadurch, dass man es vorher angesagt hat. Ja, das hast du gerade schon gesagt. Also, und jetzt taufst du selbst auch. Richtig, ja. Mhm. Wer kommt denn da zu dir? Das sind unterschiedliche Menschen, also Männer wie Frauen. Wie werden die denn auf dich aufmerksam? Über YouTube habe ich zum Beispiel einen Account, da habe ich jetzt zurzeit. So geht das heutzutage, das ist ja lustig. Ja, klar, da habe ich zurzeit einen Account auch. Ja. Und da habe ich im Moment auch mit einer Frau aus Hessen Kontakt, die jetzt mir auch gesagt hat, sie hat erkannt, dass die römisch-katholische Kirche nichts ist. Ja. Und dass das nicht bei ihr da irgendwie funktioniert hat, so dass es da bei ihr hält. Ich merke schon, übers Internet funktioniert das ganz gut. Nicht nur, sondern ich mache auch vor Ort manchmal Evangelisationen. Du predigst auch. Ich mache das auch, ja. Das merke ich. Ja, weil ich möchte die Menschen ja schon nicht uninformiert lassen, natürlich, wenn ich mal die Möglichkeit dazu habe. Natürlich. Ja. Was sagst du denn, Steffen, jetzt mal eine ganz grundsätzliche Frage, zu Leuten, die überhaupt nicht an Gott und schon gar nicht an Jesus Christus glauben? Habe ich dich jetzt verschreckt mit der Frage? Nee, das nicht. ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt das erklären soll. Also du bist mal sprachlos, das ist ja interessant. Nee, also wenn ich mit solchen Leuten grundsätzlich mich unterhalte, dann versuche ich denen schon den Weg aufzuzeigen, wo es lang gehen muss. Naja, die sagen dir ganz einfach, hör mal, Steffen, du bist ein netter Kerl, du kannst ja auch taufen, was du willst, aber ich glaube an den ganzen Kram nicht. Das denkst du dir aus, das ist deine Märchenwelt. Nein, dann kann ich denen anhand der Heiligen Schrift schon zeigen, da steht's so geschrieben. Dann sagen die auch. Dann zeige ich denen das und dann lasse ich es denen immer noch, ob sie es machen oder nicht. Ja, Steffen, du kennst es ja, da sagen die Leute, ja gut, was da in der Schrift steht, wer weiß, wer sich das mal ausgedacht hat. Das überzeugt mich noch nicht, sagt derjenige dann zu dir. Was sagst du? Ja, dann sage ich, dass es alles vom Heiligen Geist eingegeben worden ist, weil es auch so geschrieben steht in der Heiligen Schrift, dass der Heilige Geist. Dann sagt dein Gegenüber, du kannst mir viel erzählen, das war der Heilige Geist. Den gibt's ja gar nicht. Was sagst du dann? Den gibt es schon. Man kann die Verbindung zwischen den Glauben von einem Menschen und dem lieben Gott so herstellen, dass man prüfen kann, habe ich einen guten Glauben oder nicht, weil wenn man eine lebendige Beziehung zum lieben Gott hat. Steffen, du verstehst meine Frage nicht. Nein, nicht predigen. Da sitzt dir jemand gegenüber und der sagt, ich glaube nicht an Gott. Punkt. Dann kannst du mir nicht mit Heiligem Geist und all dem ganzen Kram kommen. Was sagst du dem? Also der Geist Gottes ist ja auch, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber man muss einfach nur glauben können, dass Gott ist. Verstehst du? Und Gott, aber wenn man das nicht den kann, Geist, kann weil der Herr Jesus Christus selber davon gesprochen hat, ja. Ich gebe euch den Heiligen Geist in meinem Namen. Steffen, so kommen wir nicht weiter. Also, weißt du, wenn jemand da steht, der wirklich sagt, ich glaube an den ganzen, wenn jemand so flapsig ist und sagt, ich glaube an den ganzen Humbug nicht, wirst du dem schwer was erwidern können. Dann kannst du höchstens sagen, okay, das akzeptiere ich, für mich ist das ein tiefer Glauben und wir können uns gar nicht weiter unterhalten. Mehr kann man nicht machen. Darf ich dich noch fragen, was du vom Beruf machst? Ja, ich bin Zeitungsausträger. Ah, also so verdienst du dein Geld und... Ah, schon ein bisschen, ja, aber ich krieg einen Zuschuss vom Amt, also ja. Weiß nicht, ausreicht. Und für so eine richtig... Ich war zur Zeit schon dabei, dass ich, ich habe einen Führerschein gemacht mit 41 Jahren. Ja, und werde offensichtlich, vielleicht wenn es klappt, dann Straßenbahnfahrer. Sehr gut. Was kostet denn, wenn man sich so eine schöne Taufe von dir machen lassen möchte? Ja, kostet gar nichts. Warum? Kostet gar nichts. Kostet gar nichts, weil ich fahre ja auch zu den Menschen hin. Ja. Die weiteste Strecke war zurzeit in die Schweiz und Österreich. Ja. Da habe ich auch bereits getauft. Letztes Jahr war ich in Österreich Kärnten. Ja. In der Zeit von meinem Urlaub. Und das macht mir nichts aus, wenn in meinem Urlaub, wenn ich mir einen Jahresurlaub nehme, wenn die Leute dann zu mir kommen, ja. Ich nehme mein Leben, ich lasse das Leben auch wirklich zur Seite und engagiere mich dann für die Menschen, dass sie die Taufe kriegen. Steffen, dann danke ich für deinen engagierten Anruf. Du bist ein lebendiges Beispiel dafür, dass es auch solche Richtungen im christlichen Glauben gibt. Und das lassen wir jetzt ganz unkommentiert mal so stehen. Ich danke für deinen Anruf. Ja, danke auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war anstrengend, was? Das war anstrengend. Mann. So, wir machen weiter mit Robert. Und Robert ist 46. Guten Morgen, Robert. Hallo, Domian. Hi. Weswegen rufst du mich an? Ich rufe dich an, das geht um meine Freundin. Ja. Die ist jetzt seit 3 Wochen auf der Intensivstation. Oje, was ist los? Ja, und dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Das ging eigentlich letztes Jahr los, im April letzten Jahres. Es fällt mir alles ein bisschen schwer zu reden, weil das glaubst du mir sowieso jetzt nicht, was ich dir erzähle, aber das ist echt die Wahrheit, das ging letztes Jahr halt los, dass sie halt Weichteilknochenrheuma hat, COPD hat sie, Dekubitus dritten Grades hat sie, eine Herzinfizienz hat sie und jetzt hat sie Lungenkrebs. Und warum soll ich das nicht glauben? Ja, weil ich muss sagen, ich bin eigentlich auch richtig, also vor Hass eigentlich erfüllt, muss ich sagen, heute, wo ich diese Nachricht erhalten habe. Ach, du hast heute die Nachricht des Lungenkrebs. Ja, weil sie liegt halt, wie gesagt, seit 3 Wochen auf der Intensiv und bekommt jetzt auch Sauerstoff. Also sie liegt auf der Intensivstation wegen der anderen ja, Erkrankungen und jetzt kommt diese Diagnose auch noch hinzu. Ja, richtig. Und wie gesagt, und ich habe sogar gesagt, Mensch, wir kommen eigentlich nie zur Ruhe und das geht jetzt schon das ganze Jahr, also eine Krankheit nach der anderen. Mhm. Und wie gesagt, vor einigen Monaten halt ist es auch so weit gekommen, dass sie jetzt mittlerweile auch im Rollstuhl sitzt, was sowieso schon ein harter Schlag für uns alle hier war. Das ist eine riesengroße Umstellung. Mhm. Wie lange seid ihr eigentlich schon zusammen? Wie bitte? Wie lange seid ihr eigentlich schon zusammen? Wir sind, mittlerweile sind wir 5 Jahre zusammen. Dann waren die ersten Jahre waren gut und die waren ohne Erkrankungen? Ja, eigentlich schon. Also die ersten 4 Jahre waren super schön. Ich habe sie im Internet kennengelernt. Mhm. Und das letzte Jahr, seit April halt, geht das so ein Gang, nicht? Eigentlich müsste man das sagen, ist der Gang durch die Hölle, ne? Das glaube ich, das kann ich mir wirklich vorstellen. Bei so einer Multi-Erkrankung, wie du sie gerade beschrieben hast, jetzt liegt sie seit 3 Wochen, sagst du, auf der Intensivstation. Ja, richtig. Kommt dann noch diese schlimme Diagnose mit dem Lungenkrebs. Wie geht es ihr denn aktuell? Also körperlich und wie ist die Stimme? Voller Hass hier erfüllt, voller Hass und Wut erfüllt. Sie oder du? Ja, ich. Ja. Ich hatte ja gefragt, wie es ihr geht. Wie es ihr geht? Mhm. Naja, sie hat das heute eigentlich gar nicht, glaube ich, richtig registriert. Die haben mir das eigentlich heute so von den Latz geknallt und sie hat mich dann angerufen, Robby, du musst kommen. Ich sag, was ist los, Gabi? Das kann ich dir nicht erzählen, sagt sie, du musst ins Krankenhaus kommen, das ist sehr, sehr wichtig. Du musst irgendwie kommen und sehen, dass du jetzt kommst. Und dann bin ich gekommen und so. Dann saß sie da halt. Ja, ich sag, was ist los? Da sagte ich hab Lungenkrebs. Und dann kam der Arzt rein und dann habe ich mit dem Arzt gesprochen und dann sage ich halt, ich möchte gerne wissen, was hier Sache ist. Ich möchte mich jetzt auf alles hier vorbereiten und ich möchte jetzt die Wahrheit wissen, wie sieht das aus? Mhm. Ja, sagt das jetzt Lungenkrebs? Ich sage, Ich sage, und wie fortgeschritten? Er sagt da 50-50. Ich sage, ja, und operativ? Nein, können wir nicht machen. Ich sage, wieso geht das nicht? Nee, sagt er, die einzige Alternative, das wir jetzt haben, wäre wirklich Chemo. Halt. Mhm. Aufgrund ihrer anderen Erkrankungen wird sie denn überhaupt eine Chemotherapie aushalten können und ertragen das können? Das ist meine Befürchtung, ja. Ich glaube nicht. Dass das nicht geht. Mhm. Also ist das heute ein richtiger Schocktag für dich, ne? Ja, also ich meine, wir machen das jetzt seit einem Jahr ja wirklich mit einer Virusbotschaft nach anderen und ich habe immer gesagt, ich komme eigentlich überhaupt nicht hier zur Ruhe und fühle mich auch ganz eigentlich alleine gelassen mit diesen Problemen, weil ihre Eltern waren am Wochenende hier, weil sie haben die halt auch besucht, die kommen aus Kölle. Mhm. Und ich hätte eigentlich erwartet, als Eltern, ich habe selber 2 Kinder, eigentlich hätte ich erwartet auch von dessen halt, dass sie sagen, Mensch Robby, komm, wir bleiben mal eine Woche, du kannst jetzt mal ein bisschen ausspannen, lass es dir mal gut gehen, mach mal was für dich, damit du immer ein bisschen Entlastung hast. Mhm. Wir bleiben jetzt mal eine Woche und kümmern uns mal ein bisschen drum. Und aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Hauptproblem, Robert. Das Hauptproblem ist die schwere Erkrankung deiner Partnerin. Ja, richtig, ja. Darum geht es jetzt erstmal. Ja, aber ich muss ja auch Kraft haben. Und weißt du, wenn du das so lange machst, und ich meine, das sind wirklich ein Jahr, wir haben jetzt den 22.03. Mhm. Seit ein Jahr machst du das wirklich mit eins Ding nach den anderen. Und jetzt kommt die Krönung halt mit diesen Krebs, weißt du, dann gehst du auch langsam einfach seelisch und physisch und körperlich wirklich langsam in die Knie. Das kostet mehr als Kraft. So, ich habe manchmal Gedanken, die möchte ich dir eigentlich hier in der Öffentlichkeit gar nicht sagen, aber ich sag was mal... Was sind das für Gedanken? Wie bitte? Was sind das für Gedanken? Nee, das möchte ich dir nicht erzählen. Aber halt manchmal, dann weißt du, aber ich sag mal halt einfach, irgendwie musst du auch Kraft haben und deine Partnerin jetzt beistehen, aber ich sag dir ganz einfach... In welche Richtung gehen die, dass du dir das Leben nehmen willst, oder in welche Richtung gehen diese Gedanken? Ja, manchmal, da möchte ich am liebsten auch die Augen zumachen und sagen, Mensch, langsam muss da mal Ruhe einkehren. Mensch, das kann doch nicht sein. Und Robert, bei allem Respekt... auch vor deinem Empfinden. Das schlaucht natürlich, wenn man einen kranken Menschen an der Seite hat. Aber du bist jetzt nicht der Wichtigste. Wie bitte? Ich sag bei allem Respekt dir gegenüber. Es ist schwierig und es schlaucht einen auch, wenn man einen kranken Menschen an der Seite hat. Aber du bist jetzt nicht der Wichtigste in dem Spiel. Die Wichtigste ist deine Partnerin. Ja, die ist extrem schwer krank, wie du sie mir gerade geschildert hast. Das heißt, da muss man dann auch wenn es einem schwerfällt und wenn man auch schon mal denkt, ich kann nicht mehr, da muss man sich zusammenreißen und muss dann der wirklich kranken Person beistehen. Weißt du, Jürgen, ich meine, vom Beruf bin ich Altenpfleger. Ich weiß, ich sehe jeden, oder besser gesagt, ich habe jeden Tag den Tod vor den Augen gesehen, ja? Bist du noch in deinem Beruf? Nein, ich bin nicht mehr in meinem Beruf. Ich bin leider aus diesen Gründen, die ich dir jetzt geschildert habe, leider nicht mehr im Beruf, weil ich das seelisch gar nicht mehr konnte. Ach so, es gibt also sogar eine Erkrankung bei dir. Naja, seelische Erkrankung, ja. Eine seelische Erkrankung, ach so, ah ja, okay. Ja, weil ich konnte das seelisch nicht mehr in der Pflege arbeiten. Ich hab fast 15 Jahre gearbeitet im Nachtdienst halt als Pfleger. Mhm. Und du redest hier von zusammenreißen. Also das weiß ich nicht, wie ich das jetzt bei dir einordnen soll, aber zusammenreißen. Wie lange soll man sich denn da noch zusammenreißen? Oder wo soll ich mir denn Kraft schöpfen, wenn ich nicht mal Ich sag zu dir, Robert, wenn du ein normaler, gesunder Mensch wärst, würde ich ja sagen, du musst dich so lange zusammenreißen, solange deine Partnerin das braucht. Ich wusste nicht, dass du selbst seelisch erkrankt bist. Da ist es natürlich ein anderer Fall. Dann musst du sehen, dass du dir nebenher eine stabilisierende Hilfe suchst. Ja, ich bin ja, normalerweise bin ich ja auch in einer therapeutischen Behandlung starken Depressionen, die ich ja schon seit über 10 Jahren habe und die ich mit mir trage, und meine Therapeutin hat mir auch sehr, sehr nahegelegt, mal jetzt im stationären psychosomatischen Kur zu gehen. Aber gut, das ist natürlich einfach nur mein, das kann da jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt diese Reha und diese Kur und so. Ja, das ist ja schwer. Weil in dieser schweren Stunde, denke ich mir, muss ich ihr einfach auch beistehen, einfach halt, ne? Ja, deswegen ist es dann wahrscheinlich sehr wichtig, dass du ambulant, also du bist im Moment noch in dieser ambulanten Betreuung bei deiner Psychologin. Ja, richtig, ja. Sie sieht dieses Dilemma doch sicherlich auch, dass du nicht im Moment wirklich stationär irgendwo hingehen kannst. Was sagt sie dir, was rät sie dir? Sie redet mir im Moment gar nichts, weil sie ist seit 3 Wochen in Urlaub. Sie kommt erst jetzt wieder aus Urlaub. Ich glaube, sie weiß noch gar nicht, in welcher Situation ich im Moment stecke. Ach so. Wann wird sie wieder da sein? Ja, nächste Woche gehe ich mal von aus. Das ist ja schon mal. Hast du denn einen guten Draht zu der Frau? Hallo? Ja, das. Hast du einen guten Draht zu der Frau? Ich habe jetzt erst 10 Sitzungen da gehabt halt, ne? Ich kann da noch nichts Konkretes zu sagen. Na gut, aber wichtig ist schon mal für mich, dass du da eine Ansprechpartnerin hast und einen Anlaufpunkt. Da muss jetzt nicht kompliziert irgendwas eingefädelt werden. Du kannst da nächste Woche schon gleich hingehen. Das finde ich schon mal ganz gut. Und dann müsstest du mit ihr beraten, was man vielleicht zusätzlich zu der Therapie noch machen kann, um dich etwas zu stabilisieren. Es ist in der Tat schwierig. Du kannst jetzt nicht weg, das verstehe ich auch. Du kannst nicht in eine klinische Einrichtung gehen. Ja, aber normalerweise bräuchte ich das mehr als denn je. Gut, Robert, da musst du das mal mit deiner Psychologin beraten. Und ich biete dir an, dass du das jetzt auch schon mal vorab mit meinem Psychologen berätst. Dann hast du 2 Fachmeinungen und das ist auch schon mal ganz gut für dich, für die Entscheidungsfindung. Hallo? Ja, aber ich meine, weiß ich nicht, man macht sich das immer so leicht, man sagt immer die Psychologen und alles. Ach, ich weiß nicht, man macht sich das einfach zu leicht. Ja, Robert, aber mehr als reden kann man ja erstmal nicht. Und ich biete dir das jetzt an, dass du mit meinem Psychologen reden kannst, da hast du einen Fachmann an der Strippe. Wenn du das nicht annehmen willst, ja, dann wird ja gar nichts funktionieren. Ja, ich wollte ja einfach mal mit dir darüber reden und einfach halt mal mir auch mal ein bisschen Luft machen, weißt du? Ja, klar, verstehe ich, ja klar. Das ist auch völlig in Ordnung. Und du stehst ja auch noch unter Schock wegen der Nachricht heute. Kann man. Ja, mehr als das. Ja, absolut. Verstehe ich auch. Na, Robert. Ich meine, ich bin jetzt 46 Jahre und das ist eigentlich für mich meine erste Frau, die ich wirklich mehr als liebe. Da ist mehr einfach halt, weißt du? Und wenn du dann merkst halt, ja, das geht dir jetzt da flöten, sag ich mal. Und ich meine. Naja, soweit ist es ja nämlich. Ich gehe davon aus, dass sie das seelisch, körperlich sowieso nicht überhaupt auch, glaube ich, zumindest nicht schaffen wird. Und dann kommt der nächste Punkt. Ja, da muss man sich natürlich mit dem Thema des Todes mit befassen. Und das tue ich ja auch. Ja. Weil ich sage ja, ich rechne. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber soweit ist es ja jetzt noch nicht. Der Arzt hat immerhin 50-50 zu dir gesagt. Und das ist ja zumindest auch hoffnungsvoll, stimmt. Also ich sagte ganz ehrlich, ich habe den Arzt heute nicht geglaubt. Ja, du kannst ja, heute war ja nur eh alles ganz, ganz schrecklich und jetzt kannst du die nächsten Tage nochmal in Ruhe sprechen. Ich bitte dich jetzt wirklich aufzulegen, Robert, und doch nochmal ein bisschen, auch nochmal ausführlicher mit meinem Psychologen zu sprechen. Einverstanden? Na ja, gut, ich werde mal deinen Rat beherzigen. Gut. Ich hätte einen kleinen Wunsch an dich. Mhm. Ich weiß, dass meine Lebensgefährtin eigentlich ein riesengroßer Fan von dir ist, zumindest hat sie mir das immer gesagt, sie guckt deine Sendung wohl immer. Mhm. Ich muss sagen, ich hingegen gucke deine Sendung eigentlich nie. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Autogrammkarte schreiben würdest. Sehr gerne. Liebe Grüße an der Gabi. Das mache ich, Robert. Du sagst bitte deine Anschrift gleich meinem Psychologen, okay? Ja, okay. Dann legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, okay. Okay, tschüss, alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Bettina ist hier. Hallo, Bettina. Ja, hallo. Die erste Frau heute. Ehrlich? Ja. Ja, wird auch mal Zeit, ne? Obwohl die katholische Kirche ja Frauen nicht so mag. Ist das dein Thema? Ja, genau. Du bist 52, hab ich schon gesagt? Ja, ja. Nee, ja. Hm. Und es geht nicht darum, dass die katholische Frauen nicht mag. Es geht darum, um diese Entschädigungsverfahren, missbrauchte Heimkinder. Ja. Ja, also es ist eben so, dass ich in einem katholischen Kloster groß geworden bin, mit 2 Jahren. Und ja, ich bin ein bisschen, also, ne, ein bisschen die Worte. Ja. Nee, du bist in das Kloster gekommen, da warst du 2 Jahre alt. Da war ich 2 und mein Bruder war 3. Ja, und wie lange bist du denn in diesem Kloster geblieben? Bis ich 18 war. Ach so, du bist richtig, das war dein, da bist du aufgewachsen. Ja, genau. Bei Nonnen. Bei Nonnen, mhm. Ja. Wie war das bei diesen Nonnen? Grausam. Also wir wurden wirklich, wir wurden gequält, wir wurden misshandelt und wir wurden auch sexuell missbraucht. Was haben die Nonnen mit euch Mädchen oder mit dir, konkret mit dir gemacht, sexuell? Also die Nonnen sexuell nicht. Sondern? Ne? Sondern, also, da war ein angestellter Bauer. Mhm. Ja, da war ein Schwein, also da war ein Bauernhof dran. Und, wir mussten immer den Schweine, also wir mussten immer die Schweinereste zum Bauernhof bringen, also die Essensreste. Mhm. Mhm. Für die Schweine zum Fressen. Für die Fressen. Schweine, genau. Mhm. Mhm. Und ja, da wurden wir von den Bauern missbraucht. Mhm. Ja. Ist das über einen längeren Zeitraum passiert? Ja, die ganze Zeit, wo wir da in dem Kloster waren. Und das Schlimme eigentlich, warum ich auch anrufe, weil ich will auch gar nicht aufs Näheres gehen, was da in dem Schweinestall passiert ist, ist eben einfach, dass ja seit geraumer Zeit diesen Entschädigungsgesetz ist und ich habe also 4.000 Euro Entschädigung bekommen, mein Bruder 5.000 Euro. Darf ich da mal noch kurz was zur Klärung fragen? Ja. Also der sexuelle Missbrauch ist in diesem Fall dann nicht von den Nonnen ausgegangen, sondern von einer Fremdperson, von den Bauern. Genau. Und du sagst es genau, wie die Kirche es sagt, Domian. Ne? Es war ja nicht die Kirche, es war der Bauer. Ja. Aber der Bauer war angestellt von der katholischen Kirche. Achso, ich verstehe. Somit haben die sich versucht rauszureden. Genau. Ja, ich verstehe. Entschuldige, dass ich es jetzt auch noch so gesagt habe. Ja. Aber zum Verständnis musste ich so fragen. Aber lass mich auch noch sagen, damit ich mir so ein Bild machen kann. Du sagst, die Nonnen haben euch oder dich nicht sexuell missbraucht, aber körperliche Gewalt angetan. Körperliche Gewalt. Was genau haben sie getan? Also wir wurden geprügelt. Ja, also ich war, wie gesagt, 2, als ich ins Heim kam. Mein Bruder war 3. Wir wurden geprügelt, weil meine Mutter ist meinem Vater fremdgegangen. Mhm. So, und das hieß einfach, das geht gar nicht in der katholischen Kirche. Da musstest du für leiden. Da mussten wir für leiden. Wir durften unsere Mutter nicht sehen. Mhm. Ja, ich musste zusehen, wie mein Bruder nackt verprügelt wurde. Von den Nonnen? Von den Nonnen. Wie haben die den Bruder verprügelt? Die haben den auf den Bett festgeschnallt und haben den verprügelt mit einer Peitsche. Wie oft kam das vor? Ein paar Mal, also ich würde jetzt mal sagen, Minimum 10 Mal. Während der ganzen Zeit? Ja. Mhm. Mhm. Ja, und ich kann, also es belastet mich, ne? Mhm. Weil ich möchte noch mal was fragen zu dem Missbrauch durch diesen Pastor. Ich frage dich nicht nach den Details, keine Sorge, das tut ja auch gar nicht zur Sache. Ja. Was mich aber interessiert ist, habt ihr denn damals irgendein Signal den Nonnen gegeben, was da passiert? Nein, und genau das war ja auch in den Anträgen, ne? Also das werde ich jetzt immer kurz erzählen, ja? Mhm. Es gibt für die Entschädigung Missbrauchsanträge, für eine Entschädigung. Mhm. Und in diesen Entschädigungen musstest du genau sagen, wann, wo und warum hast du nichts gesagt. Mhm. So, Domian, ich war 2, ja. Mein Bruder war 3. Wir wussten doch nicht, dass es ein anderes Leben gibt. Mhm. Naja, ihr wart ja ein bisschen älter hinterher, als das passiert ist. Wie lange ist das eigentlich passiert? Du bist mit 2 reingekommen. Du bist zu deinem 18. Lebensjahr. Wie lange ist das mit dem Bauer passiert? Mit dem Bauern war vielleicht 4-5 Jahre. Okay, also da warst du... Also 4-10 Jahre. Und da sind ja klare Erinnerungen da. Genau. Ist ja völlig klar, das ist ja völlig einleuchtend, dass ihr oder dass du vor lauter Angst keinen Mund aufgemacht hast, den Mund nicht aufgemacht hast. Zu wem denn? Ja, wem? Genau. Man konnte nicht zu den Nonnen gehen, deshalb. Nein, überhaupt nicht. Glaubst du denn, dass die Nonnen Bescheid wussten? Ich glaube, dass die Nonnen Bescheid wussten. Warum glaubst du das? Ich glaube das, weil die Nonnen mich ja dahin geführt haben. Weil die Nonnen, wie soll ich das sagen, die waren sadistisch. Die waren wirklich krankhaft sadistisch. Mhm. Ja, so, und ich weiß nicht, ob sie es gewusst haben. Gab es denn unter den, ich meine, es gibt ja überall im Leben immer auch unterschiedliche Menschen. Gab es da nicht eine, vielleicht auch nette Nonne? Doch, es gab eine Schwester Adlara, die hat immer so an so einer Tretnähmaschine genäht. Mhm, ja, so. Und dieses Tretnähen fand ich so beruhigend und habe ich immer unter ihrem Rock versteckt. Mhm. Ja, es war so. Mhm. Ne? Und glaubst du, dass die das auch wusste, was da los ist? Nee, die wusste das nicht. Weil die war wirklich lieb. Mhm. Ne? Aber eigentlich habe ich auch angerufen, gar nicht wegen diesen ganzen Geschichten, was da passiert ist, sondern eigentlich habe ich ja wegen dieser Entschädigungen angerufen. Ja, aber da hängt ja natürlich immer so eine schlimme Geschichte hinter, ne? Ja. Die ist in deinem Fall auch. Ja, aber was ganz wichtig für mich ist, zu sagen, dass ich habe 4.000 Euro Entschädigung bekommen. Ja. Wegen den sexuellen Missbrauch. Mhm. So, und dann, mein Bruder hat 5.000 Euro bekommen. Mhm. Und dann habe ich, also Erzbistum war auch hier bei mir. Kurze Zwischenfrage, warum hat der Bruder 1.000 Euro mehr gekriegt? Ja, weil ich habe dann auch gefragt und dann haben die gesagt, ja, dann war es bei ihm wohl schlimmer. Wie, dann bei ihm war es dann schlimmer? Oder? Dann war es bei ihm wohl schlimmer. Gab es denn bei ihm auch einen sexuellen Missbrauch? Ja, ja. Wer hat das gemacht? Der Gärtner. Mein Gott, oh Gott, was für Zustände. Ja, ne, und warum, was ich auch sage, was mir wichtig ist zu sagen, dass die katholische Kirche sich nicht entschuldigt hat, sondern da war eine Überweisung, 4.000 Euro, Erzbistum Köln, ja, und freiwillige Zahlung und sonst nichts. Mhm. Keine Entschuldigung, nichts. Ja, freiwillige Zahlung heißt genau wie das juristischen sehr, sehr geschickte Formulierung. Ja. Wenn es von Seiten der Kirche eine Entschuldigung geben hätte, was würde das für dich bedeuten? Das würde für mich sehr, sehr viel bedeuten. Ah, ja. Ja, dass die einfach mal sagen, so, ne? Ja, aber stattdessen sagen die mir dann, es war ja nicht so schlimm bei ihnen. Und das hast du Erzbistum Köln zu mir gesagt. Du musstest etwas ausfüllen, hast du gerade gesagt. Und wie läuft denn das überhaupt ab? Mit wem hast du darüber gesprochen? Ja, mit einem Prälat aus Köln. Der kam dann zu mir. Mhm. Und eine Kollegin von ihm. Mhm. Da war kein offizieller Vertreter der Polizei oder der Behörden dabei. Nein, nein. Das ist das, was es so sehr zu kritisieren gibt, dass sich kein öffentliches Recht darum gekümmert hat. Überhaupt nicht. So, und dann haben die, welches Gefühl hattest du, wie sind die dir gegenüber aufgetreten? Ja, ich hatte erst das Gefühl, also mein Bruder ist ein Rocker, ne? Mhm. So einen langen Bart und der geht auch immer nach Wacken. Mhm. So, und ich hatte ein Bild von meinem Bruder und von mir auf dem in der Küche hängen, wo wir waren, mit dem Prälat. Mhm. So, und dann habe ich dem Prälat erzählt, dass wir beide, warum auch immer, Altenpfleger geworden sind. Ja. So, und dann hat der Prälat auf das Bild geguckt, der Rocker, mein Bruder, und hat gesagt, wie, alte Leute lassen sich von dem pflegen? Das ist ja unfassbar. Wie ungehörig. Ja. Was für ein Skandal. So. Das ist ein Skandal. Ja, das ist wirklich ein Skandal. Und ich finde alles ein Skandal. Da kommt schon so jemand von der Kirche zu den Opfern. Und, ja, genau. Und ihr habt genügend Leid aushalten müssen all die Jahre. Und dann wagt der so einen Satz zu sagen. Das ist wirklich absolut skandalös. Ja, und mein Bruder, das ist ein Rocker, aber der ist seit 25 Jahren in der Altenpflege. Ich bin Altenpflegerin. Mhm. Warum wir auch immer diesen Beruf haben, ich weiß es nicht. Da soll der Herr Prälat sich mal eine Scheibe von abschneiden, genau, was ihr da leistet. Und wir machen uns die Knochen krumm für die Leute. Mhm. Ja, so. Und wir werden dann auch noch von der katholischen Kirche so behandelt. So, und dann haben die auch noch zu dir gesagt, das wäre bei dir nicht so schlimm? Das wäre bei mir nicht so schlimm. Wie reagiert man denn darauf? Ja, ich musste ganz lange erstmal gar nichts machen, weil das war im Juni letztes Jahr. Mhm. Ich musste erstmal ganz lange gar nichts machen. Und ich erwarte von der katholischen Kirche eine Rente. Mhm. Weil ich lebe von 750 Euro im Monat. Mhm. Die katholische Kirche hat mir mein Leben genommen. Mhm. Die haben mich umgebracht, quasi. Mhm. Ja, ich habe jahrelang nicht das Haus verlassen können. Mhm. Ja, ich war seit noch nie im Urlaub. Mhm. Ich schaffe es nicht von hier, sag ich jetzt mal, Leverkusen bis nach Köln. Mhm. Zu meinem Bruder. Mhm. Ja? Bettina, ich spüre deine Empörung. Und du hast doch völlig recht. Dann der Papst, der dann sagt, ja, ich helfe den Armen, der jetzt unheimlich auf Beliebtheit macht, ja, mhm. der dann sagt, ich helfe den Armen, also, hallo, mhm. ich habe einen Hals, das tut mir weh. Bettina, lass mich hier noch... Hier ist ein neuer Missbrauch an uns. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe deine Empörung und es ist auch völlig in Ordnung, dass du so sprichst. Eine Frage noch zu diesem, die sind dann zu euch nach Hause gekommen, zu dir nach Hause gekommen, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Wie lange dauerte dieses Ermittlungsgespräch? Ja, es war schon eine Stunde. Eine Stunde? Ach, das ist ja auch nicht so lange. Ja, und die waren hier, weil ich es ja nicht geschafft habe, nach Köln zu fahren. Verstehe. Ja, weil ich nicht im Bus fahre, nicht mit dem Zug fahre. Also Bettina, ich hab das sehr wohl verstanden, was du gesagt hast. Eine Entschuldigung. Ich merke gerade, es tut mir... Ja. Es geht ja nochmal sehr nahe. Es geht mir schlecht, ja, es geht mir schlecht. Deshalb beenden wir es jetzt hier mal auf dem Sender. Ja. Ich bin froh, dass du angerufen hast. So hat ja, und ich möchte eigentlich auch, dass es mal wirklich wieder ein Thema wird. Ja, und so hat es auch uns noch keiner beschrieben, dass da jemand kommt und wie das dann so vor sich geht. Ja. Liebe Bettina, jetzt gut, legst du auf und du wirst in aller Ruhe von meinem Psychologen angerufen, dann könnt ihr auch nochmal in aller Ruhe reden, okay? Ja, okay. So machen wir es. Bettina, leg bitte auf und Peter meldet sich gleich. Jo, danke. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Jo, tschüss. Ja, so ein Gespräch haben wir hier noch nicht erzählt bekommen, dass dann jemand von der Kirche dorthin kommt und da wird was ausgefüllt. Aber es ist wirklich skandalös, dass da keiner von der Staatsanwaltschaft oder von der Polizei dabei ist. Das finde ich skandalös, wenn das wirklich überall so ist und ich glaube, es ist so. Jessica ist 27. Guten Morgen, Jessica. Ja, hi. Hallo, Jessica. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meinen Freund. Und zwar sagt er, der will mich nicht mehr und ich kann und will es nicht akzeptieren und wir sind auch immer noch irgendwie zusammen. Und wenn er das wirklich nicht will, dann weiß ich auch nicht weiter und ich habe Angst, mich umzubringen irgendwie. Ja, jetzt mal langsam. Wie lange seid ihr denn ein Paar schon? 3,5 Jahre. Und er sagt, er will nicht mehr? Ja, er sagt die ganze Zeit permanent, er will nicht mehr, aber ich akzeptiere das nicht. Ich möchte meine Chance haben, mich Moment, zu profilieren. Moment. wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, muss man ja zuallererst mal fragen, warum? Ja, wie warum? Also er denkt, ich hätte ihn betrogen. Hast du ihn betrogen? Nein, oh mein Gott, nein. Das ist das Beste, was mir in meinem Leben jemals passiert ist. Was Besseres aber wie kommt er denn auf die Idee, dass du ihn betrogen haben könntest? Ja, weil, weiß nicht, er denkt, er hätte irgendwelche Anzeichen oder sonstiges. Ich weiß es nicht, es ist einfach nur Quatsch. Es ist purer Nonsens. Also das ist einfach nur aber ich glaube nicht, ich glaube aber nicht, dass aufgrund irgendeiner vagen, sehr, sehr, sehr vagen Vermutung sagt niemand, ich will nicht mehr. Das glaube ich nicht. Okay, da muss mehr im Busche sein. Also ich kann da so viel zu sagen, ich bin seine erste richtige Beziehung. Da war, also wie gesagt, also er ist jetzt 33. Und wir sind 3,5 Jahre zusammen, da kannst du dir denken, dass der hat noch nie eine richtige Beziehung geführt, noch nie. Der hat immer nur irgendwie seine Fickereien gehabt und so, also Entschuldigung, dass ich so sage. Aber mehr gab's da nicht. Und ich denke, der hat noch nie sein Herz irgendwie geöffnet. Und ich habe dem vielleicht, weil ich habe ziemlich viel Alkohol getrunken. Und ich glaube, ich habe ihm ziemlich viel wehgetan, auch damit. Moment, da haben wir ja schon was. Du hast in der letzten Zeit sehr viel Alkohol getrunken. Nein, nicht in der letzten Zeit, sondern halt in der ersten Zeit war das so. Also ich habe jetzt seit, sagen wir, drei, vier Monaten habe ich das gelassen. Weil ich weiß, er kann den Alkoholgeruch nicht ab. Wenn ich zu ihm komme und ich rieche nach Alkohol, kann ich gleich wieder gehen. Hast du gerade auch Alkohol getrunken? Nein. Auf gar keinen Fall, Quatsch, nein. Okay, also da haben wir ja schon wieder, haben wir schon ein gewichtiges Problem. Das heißt, er hört jetzt auch gerade zu, ne? Ja, Moment. Ihm ist es auf den Geist gegangen, dass du so lange viel Alkohol getrunken hast. Ja. Aber er hat mich so kennengelernt. Ja, das macht es ja nicht besser. Da muss aber noch mehr sein, sonst sagt niemand, ich gehe. Wobei, das ist schon, ja, ist schon gewichtig genug. Ja, okay, aber wenn du, weiß ich nicht, also ich denke, er ist ein sehr sensibler Mensch und ich habe ihm ganz viel weh getan und ich wollte das nicht. Oh Gott, ich habe keinen Bock anzufangen zu heulen. Du hast ihm weh getan. Ich habe ihm mit meinem Gesaufe wehgetan, mit meinem Weggehen. Ich habe dann, weiß ich nicht, also es gab halt einige Vorfälle so und das hat ihm, glaube ich, so doll wehgetan, dass er mir gar keine Chance mehr geben möchte. Also, da ist eine ganze Menge offensichtlich zusammengekommen, dass er gesagt hat, nun reicht es, ich habe keine Lust mehr. Ja. Weißt du, Jessica, natürlich muss man sich, finde ich, es fair von, also es sollte fair sein, dass dein Freund dir das richtig erklärt, was los ist. Aber, pass auf, aber wenn dann seine Entscheidung feststeht, ich will nicht mehr, dann musst du das auch akzeptieren. Nee, oder? Das werde ich definitiv nicht, weil er lässt mich auch jedes Mal wieder rein. Und also wir sind ja immer noch zusammen eigentlich. Was war das gerade? Halt, nee, du wirst es nicht akzeptieren? Nein, natürlich nicht. Ja, wie natürlich? Lässt er mich jedes Mal wieder rein. Ja, dann soll er dich nicht reinlassen. Dann soll er dich, wenn er jetzt zuhört, wenn er keinen Bock mehr auf dich hat, dann soll er dich auch nicht mehr reinlassen. Zack. Super, danke, dass du mir so hilfst. Weißt nein. Du musst halt auch lernen, einen anderen Menschen zu akzeptieren. Warum nicht? Weil ich ihn liebe. Ja, aber das interessiert, das interessiert ihn doch nicht mehr. Vielleicht interessiert es ihn gar nicht mehr, dass du ihn liebst. Nimm ihn doch erstmal ernst. Hör ihm doch erstmal zu. Quatsch ihn doch nicht zu. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, aber entschuldige mal bitte, Jessica. Du beklagst dich darüber, dass dein Freund sich so verhält und du schreist mir in Telefon, nein, ich akzeptiere es nicht, ich liebe ihn. So kann man nicht miteinander umgehen. Aber sag mal nicht, denkst du nicht, ein Mensch kann sich ändern? Ja, natürlich. Ja, und das habe ich getan. Ich habe es für ihn getan. Aber offensichtlich, ich habe mein komplettes Leben umgestellt. Ja, aber offensichtlich, das bist du. So redest du. Das sagt er auch. Das genau das Gleiche sagt er auch. Ja, so erscheinst du mir auch. Hör ihm doch mal zu, nimm ihn doch mal ernst. Vielleicht steht es dem bis hier oben, dass er einfach keine Lust mehr hat. Du bist ein sehr massiver Mensch. Vielleicht will er das einfach nicht mehr. Vielleicht kann er einfach nicht mehr. Der kriegt keine Luft mehr bei dir. Und was ist, wenn ich mich wirklich geändert habe, denkst du, dass ich irgendwann nochmal irgendeine Chance bekomme? Ja, das glaube ich, Jessica. Aber soll ich dir mal erzählen, erklären, wie das funktioniert? Jetzt hör mal zu. Ich will dir das noch kurz sagen, bevor die Sendung vorbei ist. Ja. Wenn du eine Chance kriegst, dann nur, indem du dich zurücknimmst. Nicht, indem du massiv rangehst, ich will. Da rennst du gegen Betonwände. Nimm dich zurück. Ich weiß, ich zieh ihn voll dazu. Ich will das gar nicht. Das ist ein Problem. Ich will dir nicht zwingen dazu. Dann musst du lernen, dich einfach zurückzutrainieren, zurückzunehmen. Trainiere dich, ja, dich zurückzunehmen. Ja. Denkst du wirklich, wenn er sagt, er will seine Ruhe mal kurz haben, dass ich ihm die Ruhe lasse? Ja? Unbedingt, Jessica. Unbedingt. Ich hab alles, was zu der anderen geht. Und das ist halt so freundlich, ich kann geht oder sonst irgendwas macht. Jessica, pass auf. Die Sendung ist gleich rum. Du legst bitte auf und wir melden uns sofort wieder bei dir. Okay? Ich danke dir. Okay, leg auf und wir melden uns. Tschüss. Ist in Ordnung. Bis gleich. Tschüss. In der Technik Christoph Gellert heute Nacht. Morgen sind wir wieder da. Das ist die letzte Sendung vor der Osterpause. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, freie Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye-bye.